Der Theaterleiter der Gruppe Schneegestöber hat uns erzählt, welches Stück sie auf die Bühne bringen und um was für ein Genre es sich handelt. Ja, mein Name ist Felix Naumann. Ich bin der Gruppenleiter von der Theatergruppe Schneegestöber und wir inszenieren dieses Semester den nackten Wahnsinn von Michael Frayn. Das ist ein Slapstick-Comedy-Stück, bei der es ganz viel um Timing geht und so Situationskomik, wo dann zum Beispiel einer lässt was fallen, schnellt mit dem Kopf hoch, haut dabei den anderen, der nächste tritt dann der nächsten Person auf die Hand. Und das sind dann so Abfolgen, die das halt bereichern und auch witzig machen. Das Stück, welches in den nächsten Wochen 8-mal laufen wird, wird hauptsächlich von Studierenden aufgeführt. Diese machen alles selbst, vom Bühnenbild bis zum Kostüm. Der Gruppenleiter hat uns noch einen kleinen Vorgeschmack gegeben, was genau zu erwarten ist. Also wir spielen sozusagen ein Theaterstück in dem Theaterstück, eine Gruppe, die ein Theaterstück auf die Bühne bringt. Also es ist ein bisschen so Inception-Stückmäßig. Die kriegen das überhaupt nicht hin. Also die Ausgangssituation ist, dass es eine Probe gibt, kurz vor Mitternacht vor der Premiere, und die funktioniert gar nicht. Das klingt zwar erstmal kompliziert, kann aber sehr witzig sein. Es stehen vor allem die zwischenmenschlichen Beziehungen der einzelnen Charaktere im Vordergrund und daraus ergeben sich dann humoristische Situationen, da die Charaktere während des Stückes immer mehr über sich herausfinden. Wie der Regisseur gerade auf dieses Stück gekommen ist, hat er uns auch erzählt. Das habe ich in der Schule mal gespielt und fand es immer sehr witzig. Und hatte irgendwie immer im Kopf, dass ich das irgendwann, wenn ich groß bin, dann nochmal selber machen will. Und wir hatten vor Corona unsere erste Bühneninszenierung. Das war ein Weihnachtsmärchen, das war ein bisschen kindlicher. Und jetzt wollte ich was ein bisschen Erwachseneres machen, beziehungsweise etwas, ja, einfach eine andere Richtung. Also so Komödie ist immer das Anspruchsvollste. Und da hatte ich Bock drauf, einfach jetzt mal was Schweres zu machen. Die Premiere am Freitag ist leider schon ausverkauft. Allerdings gibt es noch Karten für die anderen Vorstellungen. Tickets gibt's online im Vorverkauf auf der Website des Studentenwerks. Dort findet ihr auch die Termine für alle weiteren Vorstellungen. Das Ganze kostet übrigens für Studis 7 Euro und an der Abendkasse 8 Euro. Jetzt gibt's nicht mehr viel, außer zu sagen: Und ja, wir sind heiß und freuen uns und sammeln nochmal alle Energie und freuen uns natürlich, wenn ganz viele kommen und das, was wir vermitteln wollen und zeigen wollen, auch lustig finden und einen schönen Abend haben.